7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von MMA Radio. Es ist wieder jede Menge passiert, aber bevor wir zu den News kommen, möchte ich natürlich wieder darauf hinweisen, ihr könnt MMA Radio auf Twitter folgen, einfach nach @mmaradio.de suchen und dann auf Folgen klicken. Ihr könnt MMA Radio auf Facebook liken, hier nach MMA Radio suchen und dann auf Gefällt mir klicken. Ihr könnt mir Themenvorschläge und Fragen schicken an mmaradio@nonpg.de. Fragen und Themenvorschläge könnt ihr natürlich auch unter die YouTube-Videos posten oder unter dem Blogpost einfach drunter schreiben. Ihr könnt mir Fragen und Themenvorschläge auch via Facebook und Twitter zukommen lassen. Gar kein Problem. Solltet ihr gerade auf iTunes MMA Radio hören, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei den vielen 5-Sterne-Bewertern bedanken. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel und macht mich auch stolz, muss ich ehrlicherweise sagen. Fast in Rekordzeit habe ich heute meine Plugs untergebracht. Das lässt mir noch so ein bisschen Zeit für einen weiteren Plug. Und zwar habe ich diese Woche, Anfang dieser Woche, meinen zweiten Solo-Podcast gestartet. Der nennt sich Electric Kingdom. Da spreche ich über Filme, ja, Games und ja, eigentlich alles Mögliche, was mir so im Alltag passiert. Wenn ihr da mal reinschnuppern wollt, dann sucht einfach nach Electric Kingdom auf iTunes oder auf eurem Podcast-Catcher der Wahl. Ihr findet natürlich Electric Kingdom auch auf nonpg.de. Hört mal rein, wenn es euch gefällt, dann würde ich mich auch hier über eine Bewertung freuen. Und ihr könnt natürlich auch Electric Kingdom dann abonnieren. Das wäre natürlich großartig, also versucht's mal. Jetzt aber zu den News. Die größte News dieser Woche aus meiner Sicht war definitiv diese, dass TJ Dillashaw Team Alpha Male verlassen wird. TJ wird ab sofort beim Elevation Fight Team in Colorado mittrainieren. Er selber sagte, das ist eine Möglichkeit, die ich nicht ausschlagen konnte. Da muss man dazu sagen, das Elevation Fight Team wird TJ Dillashaw dafür bezahlen, dass er bei ihnen trainiert. Und das ist natürlich nicht üblich. Das ist eher die Ausnahme. Normalerweise bekommen die Kämpfer nichts dafür, dass sie irgendwo trainieren können. Und allein deshalb ist das natürlich nachvollziehbar, dass TJ Dillashaw diesen Weg geht. Man muss auch dazu sagen, dass sein Head Coach, der auch weiterhin sein Head Coach bleiben wird, nämlich Dwayne Ludwig, ebenfalls in Colorado einen Gym hat, aber nichts mit dem Elevation Fight Team zu tun hat. Aber es ist natürlich einfach sinnvoll, dann in der Nähe voneinander zu trainieren, um dann hin und her switchen zu können. Ich glaube auch, dass für TJ Dillashaw vielleicht dieser Tapetenwechsel gar nicht so schlecht ist. Man muss sich vorstellen, er hat bislang seine komplette Karriere bei Team Alpha Male verbracht. Vielleicht hat er für sich selber entschieden. Er ist jetzt an einem Punkt angekommen, wo er einfach nichts mehr dazulernen kann, wo er einfach vielleicht sogar der Beste im Team Alpha Male ist. Und vielleicht braucht er jetzt einfach mal neue Coaches, neue Sparring-Partner, um sich weiterentwickeln zu können. Deswegen würde ich jetzt hier nicht gleich wieder sagen, ah, okay, jetzt hat sich TJ gegen Uriah Faber entschieden und für Dwayne Ludwig. Ich glaube, dass es vielleicht wirklich Sinn macht, auch für TJs Karriere, da jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Weil ich glaube, dass TJ Dillashaw ja nicht unbedingt davon profitiert, wenn seine beiden Coaches, ja, wenn man das so sagen kann, sich nicht ganz grün sind. Und wenn er in einem Gym trainiert, die von seinem eigentlichen Headcoach nicht allzu viel halten, das kann nicht funktionieren. Deswegen verstehe ich diesen Wechsel. Man muss dazu sagen, im Netz wird natürlich jetzt schon so ein bisschen gehatet in Richtung TJ Dillashaw und Dwayne Ludwig, jedenfalls auf den Twitter-Accounts, die ich mir so angeguckt habe. Ich kann das gut nachvollziehen, dass er diesen Schritt geht. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Man darf nicht vergessen, dass im MMA-Sport es halt einfach nicht üblich ist, dass man alleine Camps bestreitet. So wie zum Beispiel beim Boxen, wo halt ein Boxer sein Camp hat, seine Coaches einlädt oder bezahlt und dann werden Sparringpartner extra für ihn rangekarrt und bezahlt. Also es wird halt alles auf einen Kämpfer zugeschnitten. Das ist im MMA-Sport nicht möglich, weil die Jungs zu wenig Kohle haben. Das muss man definitiv so sagen. Deswegen schließen sich mehrere Topfighter zusammen und gründen halt so Teams wie Team Alpha Male. Das ist im Endeffekt der Grund. Letzten Endes ist MMA kein Teamsport und ich glaube, dass es hier einfach nur eine Zweckgemeinschaft ist. Und wie gesagt, man teilt sich die Kosten für den Gym, für Trainer, man muss keine Sparringpartner bezahlen, weil man sich gegenseitig spart und unterm Strich, ja, ist man aber ein Einzelkämpfer. Das darf man einfach nicht vergessen und aus diesem Grund darf man vielleicht TJ Dillashaw auch nicht böse sein, dass er sagt, ich wechsle das Team, ich gehe zu einem Team, das mir sogar Geld bezahlt, ja, und ich habe neue Sparringpartner, ich habe neue Coaches, die bringen mich weiter und ich bin in der Nähe von Dwayne Ludwig, also das macht schon viel Sinn für TJ Dillashaw. Was ist sonst noch wichtig? Ja, vielleicht was zum Team Elevation Fight Team, das ist ein relativ neues Team, das sich gegründet hat und das ist entstanden aus dem Muscle Farm Gym in Colorado, also es gab mal ein Open Workout. Ich weiß noch nicht mehr, welche UFC-Veranstaltung das war, in diesem Gym. Das ist also muss eine großartige Trainingslocation sein. Matt Brown, Clay Guida, Neil Magny, Brandon Fetch, Cat Zingano und Drew Dober sind so die bekanntesten Teammitglieder vom Elevation Fight Team. Bei Clay Guida muss man vielleicht noch dazu sagen, dass der eigentlich bis zuletzt auch bei Team Alpha Male mittrainiert hat. Jedenfalls hat das Roy Faber erzählt. Ich weiß nicht, ob Clay jetzt beim Elevation Fight Team und bei Team Alpha Male mit trainiert. Sollte er jetzt auch zum Elevation Fight Team gewechselt sein, ist das natürlich auch nochmal ein erwähnenswerter Punkt aus meiner Sicht. TJ hat sich weiter geäußert und meinte, das ist nicht das Ende als Teammitglied bei Team Alpha Male, aber es ist ein neues Kapitel in meiner Karriere. Also was er damit, glaube ich, ausdrücken will, ist, dass er hier niemanden böse ist und nicht im Schlechten auseinandergehen möchte mit Team Alpha Male, sondern dass er sich einfach wirklich weiterentwickeln möchte und seinen Horizont erweitern will. Roy Faber hat gesagt, wir sind traurig, dass TJ geht und ich glaub's ihm. Ich glaub's ihm wirklich. Ich glaube, dass das Roy Faber so ein bisschen als persönliche Niederlage ansehen wird. Ich weiß nicht warum, aber mein Faber kommt schon immer so rüber wie der coole Surfer-Typ, aber so richtig nehme ich ihm das nicht mehr ab. Es melden sich einfach in den letzten Wochen zu viele andere Kämpfer, die Faber schon so ein bisschen als, speziellen Typen bezeichnen, sage ich jetzt mal. Uncle Creepy hat auch ein Interview gegeben diese Woche und meinte auch, ja, der Faber, das ist so ein Typ, der die Kids früher in der Highschool oder so immer so ein bisschen gefoppt hat, weil er die Kohle hatte und die Schicks hatte und er hat sie halt dann immer so ein bisschen rund gemacht. Ein Bully, würde man, glaube ich, heutzutage sagen. Und deswegen mag er die nicht. Ja, keine Ahnung, wie ich das einschätzen soll. Ich kenne ja Roy Faber nicht. Aber ich denke, wenn viele Kämpfer sowas über einen sagen, zuletzt auch Dominic Cruz und Dwayne Ludwig hat ja auch so Anspielungen gemacht, dann ist vielleicht doch ein bisschen Wahrheit dran. Und ich glaube, dass das dem Uriah Faber schon so ein bisschen auf den Sack geht, dass sein bester Fighter im Stall jetzt das Team verlässt und Team Alpha Male mal wieder ohne UFC-Titel dasteht. Also man muss sich natürlich die Frage stellen, wer soll jetzt den Gürtel wieder zum Team Alpha Male tragen? Ja, Conor McGregor hat sich natürlich auch zu diesem Fall geäußert. Conor hat ja mehr oder weniger diesen Wechsel vorhergesagt bei Ultimate Fighter. Die Staffel wurde im Sommer aufgenommen, also er hatte da mal wieder hellseherische Fähigkeiten. Und Conor schrieb auf Twitter, I just turned two dudes into two draws. Außerdem schrieb er, I just know it's red panty night over at Zufas right now. Offspring numbers, on the house, I love the business, I am the business. Und es ist wirklich phänomenal, wie Conor McGregor solche Sachen einfach vorhersieht. Also natürlich sieht er es nicht vorher, es gibt keine Seher, ist mir schon klar. Also bevor jetzt hier irgendjemand einen Twitter-Kommentar schreibt oder so, ich bin nicht irgendwie esoterisch angehaucht, ist schon klar. Aber dennoch, er hat ja Uriah Faber immer mal wieder gepiesackt und gesagt, hey, pass mal auf bei dem TJ, das ist so eine Schlange im Gras, die dir irgendwann mal in die Wade beißen wird. Und ich sag jetzt nicht, dass es genauso kam, aber bei Faber hat sich so angehört, nee, mach dir mal keine Sorgen, ich und TJ, wir sind dicke Buddies, wir haben das alles hier miteinander abgemacht und er wird weiterhin bei uns trainieren, er wird weiterhin für Team Alpha Male antreten und halt du mal deine Klappe, so mehr oder weniger. Und jetzt hat Conor McGregor doch recht gehabt. Und die Frage stellt sich natürlich, wird die UFC jetzt versuchen, TJ Dillashaw und Roy Faber für einen Kampf zu überreden? Ja, ich denke, dass es Roya Faber und auch TJ Dillashaw nicht allzu leicht fallen wird, jetzt, sag ich mal, in den nächsten 12 Monaten einen Kampf gegeneinander zu bestreiten. Aber wenn es dazu kommt, ist es wirklich Money. Also da bin ich mir sicher. Das Ding wird durch die Decke gehen, sollte es dazu kommen. Und ich ziehe meinen Hut vor Conor McGregor und seinen einfach fast immer stimmenden Vorhersagen. Dann komme ich zu Ryan Bader. Da fragen sich natürlich viele, wie geht's für Ryan Bader nach seinem beeindruckenden Sieg gegen Rashad Evans weiter? Rumble Johnson hat sich zu Wort gemeldet und meinte, oh, also ich würde gerne gegen Ryan Bader kämpfen, macht für mich Sinn, ich habe alles andere weggekloppt und es sieht ja so aus, als ob DC als nächstes gegen John Jones kämpft. Der hat sich, sag ich mal, so schwer verletzt, dass er nicht gleich wieder in 6, 7, 8 Wochen kämpfen kann und bis er wieder kämpfen kann, sprich März, April, ja, da ist dann John Jones vielleicht auch da. Deswegen macht es für mich nur Sinn, wenn ich gegen Ryan Bader kämpfe und der Sieger aus unserem Kampf trifft dann auf den Sieger aus John Jones gegen DC. Ryan Baders Camp hat sich dazu folgendermaßen geäußert. Sie meinten, sie hoffen immer noch, dass sie den Titelkampf bekommen. Aber wenn es nicht dazu kommt, dann machen sie sich definitiv Gedanken, ob sie dann diesen Kampf gegen Anthony Johnson lieber wollen oder vielleicht gegen Glover Teixeira. Das muss man mal abwarten. Was sich mittlerweile auch so ein bisschen als Gerücht durchsetzt, möchte ich mal sagen, ist, dass Alexander Gustafsson über einen Wechsel der Gewichtsklasse nachdenkt. Gewichtsklassen sind heute auch noch ein wichtiges Thema in dieser Ausgabe. Es gibt Gerüchte, dass Alexander Gustafsson vielleicht ins Heavyweight geht und da sein Glück probiert. Im ersten Moment mag das merkwürdig klingen, aber wenn man sich mal so den guten Alexander Gustafsson vorstellt, körperlich, kann er da schon noch ein bisschen was draufpacken an Muskelmasse. Die Größe hat er, die Geschwindigkeit und die Striking hat er auch. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das was werden könnte für den guten Alexander Gustafsson. Sind aber bislang nur Gerüchte. Sobald es da Konkreteres gibt, werde ich das euch natürlich mitteilen. Ich sagte es bereits, wir bleiben heute relativ stringent bei Gewichtsklassen und kommen zu Johnny Hendricks. Der hätte gern am Wochenende gekämpft, hat es aber nicht gepackt, weil er seinen Weightcut vermasselt hat und ins Krankenhaus musste. Und Dana White hat sich ja relativ klar zu diesem Thema geäußert und hat gesagt, für ihn ist Johnny Hendricks jetzt ein Middleweight-Kämpfer. Und eigentlich geht man ja dann davon aus, dass die Messe gelesen ist. Aber Johnny Hendricks gibt die Welterweight Division noch nicht auf. Er will jetzt in den nächsten Tagen, wenn es ihm wieder besser geht, oder dann wahrscheinlich eher in den nächsten Wochen, einen eigenen Weight Cut versuchen und wird danach entscheiden, ob er in der Welterweight Division bleibt oder ob er hochgeht ins Middleweight. Mike Dolce, sein ehemaliger Ernährungsberater, hat sich auch zum Thema geäußert und meinte so, ja gut, Johnny Hendricks hat halt wirklich ein Problem damit, was er in der Offseason macht, praktisch in der Zeit, wo er sich nicht auf einen Kampf vorbereitet, da muss er schon ganz schön sich eine Wampe anfressen, sage ich jetzt mal, und kommt halt da dann in die Trainingscamps rein mit 225 Pfund und Mike Dolce sagt halt, es ist nicht das Problem, dass Johnny Hendricks nicht das Welterweight schaffen kann, aber wenn du halt mit 225 Pfund da ins Trainingscamp gehst, ist der Weightcut so ungesund für dich, dass du dir Sorgen machen musst um die Gesundheit des Kämpfers. Und Dolce hat auch Hendricks in den Vertrag geschrieben, dass er ihn, bevor er mit dem Weightcut beginnt, beziehungsweise mit dem Ernährungsprogramm beginnt, dass er ihn da medizinisch erstmal durchchecken lassen will, weil Mike Dolce selber Angst um die Gesundheit von Johnny Hendricks hat. Und wenn das mehrere Leute sagen, und das hört man immer wieder über Johnny Hendricks, muss sich, glaube ich, Johnny Hendricks auch mal Gedanken machen, ob er seine Karriere ernst genug nimmt und ob er nicht vielleicht irgendwie ein Problem hat, wenn er halt einfach, sag ich mal, nicht aufhören kann, Fritten zu fressen oder so in seinem eigenen Steakhouse. Ja, dann, ja, weiß ich nicht. Also, wenn ich den Wunsch oder das Ziel habe, Welterweight-Champion zu werden, dann ist, glaube ich, das Erste, auf was ich achten würde. Also, wie ich mich ernähre, dass ich nicht zu fett werde, wenn ich halt einfach schon merke, die Weightcuts setzen mir zu. Und das hat Mike Dolce übrigens auch noch gesagt. Das ist ein Unterschied, ob du mit 20 oder 22 so viel Gewicht verlierst oder ob du es halt mit 30 machst als Familienvater und ja auch noch als Geschäftsmann, wenn man sein Steakhouse da halt mit einbezieht. Das sind nochmal andere Voraussetzungen und das tut einem Körper einfach nicht gut in diesem Alter und Johnny Hendricks muss definitiv runter mit dem Gewicht, mit seinem Durchschnittsgewicht im Endeffekt, um in Zukunft das Welterweight zu schaffen. Also auch Mike Dolce schüttelt im Endeffekt schon so ein bisschen mit dem Kopf und sagt, hey, also entweder du stellst was in der Ernährung um oder du gehst halt ins Middleweight. Wir bleiben bei Gewichtsklassen. John Dodson, der wechselt die Gewichtsklasse und geht in die Bantamweight Division. Ich glaube, John Dodson hat erkennen müssen, dass er in der Flyweight Division nicht mehr allzu viel holen kann. Er hat jetzt zweimal gegen Demetrius Johnson verloren und weiß wahrscheinlich auch, okay, ich werde keinen dritten Kampf bekommen. Und es macht für ihn natürlich Sinn, in die Bantamweight Division zu gehen, denn er hat TJ Dillashaw damals beim Ultimate Fighter Finale ja besiegt, sogar ausgenockt. Und ich denke mal, dass er sich da Chancen ausrechnet, vielleicht einen Titelkampf zu bekommen, vielleicht auch TJ so ein bisschen zu piesacken und zu sagen, hey Junge, hör mal zu, ich war derjenige, der dich zuletzt ausgenockt hat und willst du vielleicht nicht mir nochmal die Möglichkeit geben, gegen dich zu kämpfen und dann der Welt beweisen, dass du eigentlich besser bist als ich? Und Dodson hofft natürlich hintenrum, dass er dann wieder den Upset, oder ich weiß gar nicht, ob es damals ein Upset war, aber er hofft natürlich dann, dass er TJ Dillashaw besiegen könnte. Und das wäre aus meiner Sicht ein Riesen-Upset, wenn John Dodson den aktuell unglaublich guten TJ Dillashaw besiegen könnte. Aber das behalten wir mal im Hinterkopf. Dodson ist also jetzt in der Bantamweight Division anzutreffen. Jessica Andrade hat auch die Gewichtsklasse gewechselt. Und da gibt es ja nur eine, in die sie gehen kann. Sie wechselt von der Bantamweight Division ins Strawweight. Macht Sinn, Jessica Andrade 4-3 in der UFC zuletzt gegen... Komm nicht drauf. Pennington verloren. Vorname ist mir entfallen. Wenn man Jessica Andrade so sieht, da hat man schon immer gesehen, okay, die hat eine gehörige Muskelmasse, sage ich jetzt einfach mal. Sie selber sagt, sie ist jetzt aktuell immer so bei 132 Pfund und es wäre für sie kein Problem, in Strawweight zu gehen. Und ich glaube, dass das wirklich Sinn macht. Die Strawweight Division braucht noch qualitativ hochwertige Kämpferinnen. Also sind natürlich schon gute Kämpferinnen in der Strawweight Division unterwegs, aber ich könnte mir vorstellen, dass Jessica Andrade da besser aufgehoben ist als in der Bantamweight Division. Sie ist ja auch etwas klein für die Bantamweight Division, deswegen macht dieser Wechsel Sinn. Dann habe ich, glaube diese Woche oder letzte Woche, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber es müsste diese Woche gewesen sein, über Rampage Jackson und seine Rechtsprobleme mit Viacom gesprochen. Da gibt es jetzt ein kleines Update. Rampage hat erzählt, dass Dana White und Lorenzo Fertitta zugestimmt haben, dass Rampage seine Geschichte da in Ruhe mit Bellator klären kann. Denn theoretisch besteht wohl die Möglichkeit, dass die UFC bzw. SUFA Rampage Jackson verklagen könnte. Das wäre dann die dritte Klage, die Rampage an der Backe hat. Und zwar ist es halt so, dass rein rechtlich gesehen Rampage einen Vertrag mit der UFC unterzeichnet hat, den er eigentlich nicht hätte unterzeichnen dürfen, weil er eben noch bei Viacom unter Vertrag stand. Und jetzt könnte SUFA in Form der UFC so unhöflich sein und Rampage verklagen. Aber Dana White und Lorenzo Fertitta haben gesagt, immer mit Ruhe, du kannst den ganzen Scheiß aus der Welt räumen und dann sehen wir weiter. Rampage hat sich jetzt geäußert und meinte, hey, ich hätte auch kein Problem damit, für diesen Pride-Reboot zu kämpfen. Also ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, in Japan gründet der ehemalige Pride-Präsident wieder eine neue MMA-Organisation und die werden im Januar ein Event veranstalten, das über die, also über Spike TV ausgestrahlt wird. Und Spike TV und Bellator haben ja den Fernsehdeal gemeinsam und Bellator und diese neue Organisation haben wohl auch eine gewisse Beziehung und jetzt sieht's wohl so danach aus, dass Rampage anbieten würde, dass er sagt, okay, ich kämpfe auf dieser Card und dann bin ich aber mit Bellator fertig und kann danach bei der UFC kämpfen. Das ist aktuell wohl Rampage Jacksons Idee. Er denkt aber darüber hinaus schon weiter an seine UFC-Karriere und sagt, wenn das jetzt klappen würde und ich bin dann für, keine Ahnung, Mitte des Jahres 2016 frei für einen UFC-Kampf, dann würde ich gern gegen Michael Bisping kämpfen, denn das ist sein zweiter Rechtsstreit, den er aktuell austragen muss. Denn er und Michael Bisping, die haben ja früher zusammen trainiert, haben jetzt irgendwie nicht mehr das beste Verhältnis. Es geht wohl darum, dass Michael Bisping Rampage Jackson verklagt hat, weil Rampage angeblich nicht für Sparringpartner bezahlt hat, die dann von Michael Bisping erstmal bezahlt worden sind. Also alles ein bisschen kompliziert. Fakt ist eins, Rampage und Michael Bisping geben sich so ein bisschen und beleidigen sich hier und da mal und befinden sich auch noch in einem Rechtsstreit. Also bei Rampage Jackson ist momentan eine Menge los vor Gericht, muss man sagen. Der kann sich da vielleicht ein Zimmer nehmen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie so Übernachtungsmöglichkeiten im Gerichtssaal gibt, aber Rampage wird eine finden. Wir müssen mal abwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird. Ich hätte natürlich Bock auf Michael Bisping gegen Rampage Jackson. Da muss man auch aufpassen. Michael Bisping gegen Rampage Jackson. Wenn man bei dem einen den Nachnamen weglässt, bei dem anderen den Spitznamen, dann ist man bei Michael Jackson. Unfassbar. Ja, und wie sich das dann mit dem Japan-Dingsbums da verhalten wird, müssen wir auch mal abwarten, ob Bellator da zustimmt, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, das einfach so zu machen. Ich meine, im Endeffekt hat Rampage ja jetzt gerade zwei Verträge und würde dann noch eine dritte Organisation mit ins Boot holen. Klingt erstmal für mich ein bisschen risikoreich, wenn ich ehrlich sein soll. Michael McDonald, der hat sich zu Wort gemeldet. Ihr wisst ja, Michael McDonald war jetzt sehr lange verletzt, hat eine zweijährige Pause hinter sich aufgrund einer Hand- und Handgelenksverletzung. Und ist eigentlich jetzt wieder bereit zu kämpfen, sagt aber, Moment, ich kämpfe mit meinem aktuellen Vertrag erstmal nicht mehr weiter. Also mit seinem aktuellen UFC-Vertrag. Denn er sagt, ich habe Kämpfer besiegt, die jetzt deutlich mehr Geld verdienen als ich. Das kann es einfach nicht sein. Prinzipiell geht's mir zwar nicht ums Geld, also ich kämpfe nicht nur wegen dem Geld, aber er sieht halt einfach nicht ein, dass andere Kämpfer, die nicht so hoch gerankt sind wie er oder die er schon mal besiegt hat, jetzt mehr Geld verdienen als er. Nur mal ein kleines Beispiel, Michael McDonald hatte ja Mitte 2013 einen Titelkampf gegen Hannon Burrell. Damals bekam er dafür $15,000, Hannon Burrell $186,000. Im Vergleich dazu ist das natürlich schon ein krasser Unterschied. Noch krasser ist es, wenn man den Faber-Kampf mal mit einbezieht. Michael McDonald hat im Dezember 2013 gegen Uriah Faber gekämpft. Damals bekam er $17,000 für diesen Kampf, Uriah Faber $200,000. Also das sind schon krasse Unterschiede. Wenn man auch mal berücksichtigt, dass Michael McDonald und Uriah Faber damals um die Nummer 1 oder um den Nummer 1 Herausfordererposten gekämpft haben. Also beide waren eigentlich kämpferisch auf dem gleichen Niveau unterwegs zu diesem Zeitpunkt und da fragt man sich natürlich schon, wie kann es sein, dass es da so eklatante Unterschiede in der Bezahlung gibt. Natürlich liegt das auch so ein bisschen am Michael McDonald Manager. Der muss halt versuchen, einen besseren Deal für ihn auszuhandeln und er muss auch den Tatsachen ins Auge blicken. Uriah Faber kann sich besser vermarkten, hat mehr Titel gewonnen, war das Aushängeschild von WEC. Das sind alles Faktoren, die man mit einbeziehen muss. Ja, muss man mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Er selber sagt, ich werde definitiv keine Kämpfe gegen Top-10-Fighter bestreiten, solange ich hier nur mit $17,000 nach Hause gehe. Da muss definitiv eine Schippe draufgelegt werden. Aber ja, es ist schwierig. Irgendjemand muss ja diesen Vertrag unterschrieben haben. Und wenn er damit unzufrieden ist, muss er vielleicht zuerst mal die Schuld beim Manager suchen und dann bei der UFC. Ich weiß natürlich nicht, wie diese Verträge ausgehandelt werden, ob die UFC da klipp und klar sagt, entweder du nimmst den anderen oder du hast Pech gehabt. Ich kann es mir nicht vorstellen, denn Michael McDonald ist jetzt nicht der größte Draw, aber ich glaube nicht, dass die UFC Interesse daran hat, dass Michael McDonald bei Bellator oder bei World Series of Fighting plötzlich auftaucht. Von daher, ja, es ist immer so. Zum einen verstehe ich Michael McDonald, weil ich bin auch der Meinung, dass die UFC-Kämpfer durch die Bank weg zu wenig Geld verdienen, deutlich zu wenig Geld verdienen. Das beste Beispiel war neulich mal, ich glaube, war es Rumble oder war es Tyron Woodley, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, aber einer von diesen beiden hat erzählt, dass er $30,000 bis $50,000 für ein Fightcamp halt einfach einrechnen muss. Und wenn man sich dann überlegt, dass du im Idealfall vielleicht gerade so mit $100,000 nach Hause gehst und dann noch Steuern abziehst, Reisekosten, auch die Gefahr, dass du vielleicht jetzt länger keinen Kampf mehr bestreiten kannst, weil du dich verletzt, dann ist das nicht allzu viel Geld, was da noch am Ende übrig bleibt für einen Kämpfer, der vielleicht 2-3 Mal im Jahr kämpfen kann. Und wenn du dann so Michael McDonald nimmst, der halt $17,000 verdient, der kann sich noch nicht mal so ein professionelles Camp leisten wie Tyron Woodley, dann versteht man natürlich, warum er hier so ein bisschen rummeckert. Also ich verstehe das. Ich bin der Meinung, die UFC zahlt ihren Kämpfern viel zu wenig Geld. Aber andererseits hat irgendjemand diesen Vertrag unterschrieben. Und dann ist es natürlich relativ schwierig, im Nachhinein zu sagen, also der Vertrag ist Bullshit. Zwei Fight-Announcements nehme ich heute mal mit rein, weil ich sie interessant finde. Zum einen trifft Miles Jury auf Charles Oliveira am 19.12. bei UFC on Fox 17. Ihr erinnert euch mit Sicherheit, Charles Oliveira hatte zuletzt diesen Kampf gegen Max Holloway, bei dem er sich ja so komisch verletzt hat. Das war, glaube ich, diese Nackenverletzung oder so ein komisches Ding. Aber es scheint alles wieder okay zu sein. Er kann im Dezember schon wieder kämpfen. Also scheint es da keine größeren Probleme zu geben. Miles Jury sollte eigentlich im Sommer auf Anthony Pettis treffen, dann hat sich Pettis verletzt. Ich glaube, Miles Jury hat sich auch verletzt. Kommt jetzt zurück nach seiner Donald Cerrone-Niederlage. Also da habe ich auch Lust drauf, die beiden gegeneinander zu sehen. Wird mit Sicherheit richtungsweisend sein, dieser Kampf. Für einen der beiden wird es wieder nach oben gehen. Für den anderen, ja, ist das dann erstmal, ich würde fast schon sagen, ein größerer Rückschlag, wenn du zwei Kämpfe in Folge verlierst gegen, ja, diese Competition, dann ist das erstmal ein klarer Fingerzeig, wo es für dich in Zukunft hingehen wird. Dann was Interessantes für unsere polnischen Freunde, Karolina Kowalkiewicz. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, wird bei UFC on Fox 17 am 19.12. auf Randa Markos treffen. Randa Markos ist 5-2. Kowalkiewicz ist 7-0 und sieht verdammt heiß aus. Hot as fuck, sage ich da mal. Also kann ich schon gut nachvollziehen, warum die UFC die junge Dame verpflichtet hat für die Strawweight Division. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es noch mehr europäische Top-Kämpferinnen und Kämpfer in der UFC gibt. Deswegen drücke ich hier Carolina die Daumen, und zwar beide. Und hoffe, dass ich irgendwann mal mit Carolina zusammen... Naja, das lassen wir ja. Zum Schluss gibt's heute wieder eine schöne Hörerecke. Der Peter hat mir zwei Fragen geschickt. Zum einen fragt Peter, ist die Trennung von Team Alpha Male oder ist die Trennung von Team Alpha Male sinnvoll für TJ? Und wird es jetzt ruhiger um die Situation oder wird noch dreckige Wäsche gewaschen? Das ist natürlich schwierig, diese Frage adäquat zu beantworten, denn es ist alles reine Spekulation. Ich fand, dass es bislang relativ ruhig war mit Team Alpha Male, TJ Dillashaw, Uriah Faber und auch Dwayne Ludwig. Es kam erst wieder so ein bisschen... Ja, es kam erst so ein bisschen wieder auf das ganze Thema, als Ultimate Fighter begann und Dwayne Ludwig ein Interview gab, in dem er sich so halbherzig bei Uriah Faber und Team Alpha Male entschuldigte. Dann kam ja Uriah Faber mit seinem Auftritt bei der MMA Hour und dann ist das ganze Ding wieder völlig durch die Decke gegangen. Bis dahin war es eigentlich relativ ruhig und TJ hat sich eigentlich nie auf eine Seite geschlagen. Deswegen glaube ich auch jetzt nicht, dass TJ jetzt nochmal irgendwie blöd nachtreten wird. Es macht auch keinen Sinn. Er muss sich auf sich konzentrieren und Uriah Faber, wenn er nachtreten würde, würde er halt der absolute Vollidiot sein. Also das kann er, sollte er das in sich tragen, ja? Also irgendwie, dass er so denkt, oh, ich will jetzt unbedingt nochmal was sagen, sollte er es auf keinen Fall tun, denn er würde sich damit auch unglaubwürdig machen, was die anderen Aussagen angeht. Im Endeffekt hat er seinen Standpunkt relativ klar gemacht und hat ja auch im Interview mit Ariel Helwani gesagt, dass er TJ diese Möglichkeit offen lässt, Team Alpha Male zu verlassen. Und wenn er jetzt nachtritt, ja, da sieht er halt einfach nicht gut dabei aus. Und Dwayne Ludwig, der kann sich einfach zurücklehnen und sich ins Fäustchen lachen, denn er hat das, was er wollte. TJ ist bei ihm in der Nähe, sage ich jetzt mal dazu, aber er ist definitiv nicht mehr bei Uriah Faber. Deswegen, ich glaube nicht, dass jetzt noch großdreckige Wäsche gewaschen wird. Die Jungs werden natürlich immer wieder darauf angesprochen werden von den diversen Medienleuten. Aber wenn ich einer der drei wäre, würde ich einfach die Fresse halten. Würde sagen, ja, das Thema hat sich erledigt, ich bin nicht mehr bei Team Alpha Male oder er ist nicht mehr bei Team Alpha Male und fertig. Ja, also deswegen, ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt hier nochmal großartig Probleme gibt im Nachhinein. Dann schreibt Peter noch, deine Meinung zur europäischen UFC-Champions in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Siehst du weitere Kämpfer mit Potenzial? Also da muss man natürlich erstmal überlegen, in der Vergangenheit, welche UFC-Champions gab's da eigentlich aus Europa? Bas Rutten, Andrei Orlovsky sind die zwei aus der Vergangenheit. Aktuell haben wir Conor McGregor und Johanna Jędrzejczyk. Und für die Zukunft, da kommen wir gleich dazu. Also prinzipiell habe ich immer noch das Gefühl, dass MMA in Europa nicht so richtig angekommen ist. Also in Deutschland, da will ich überhaupt nicht drüber reden, da kennt zwar, oder es kennen relativ viele Cagefighting, sage ich jetzt mal, aber kaum jemand beschäftigt sich damit. Also ich habe wirklich ein Problem, Leuten zu erklären, also im Freundeskreis, was ich da eigentlich immer Sonntag früh angucke. Also die wenigsten verstehen es. Wenn ich da mal jemanden dabei habe, mit dem ich zusammen eine UFC-Veranstaltung gucke, dann kriege ich ständig Fragen, die aus meiner Sicht natürlich gar keinen Sinn machen, wie zum Beispiel, ja, warum darf der jetzt am Boden auf den einschlagen? Wieso wird der Kampf hier abgebrochen, wenn es eine Submission gibt oder so? Warum ist jetzt hier dieser Haltegriff irgendwie... oder warum führt dieser Haltegriff halt einfach zur Aufgabe und so. für mich ist das mittlerweile schon alles total klar, aber in Deutschland ist das alles nicht angekommen, weil Jiu-Jitsu hier kein großer Sport ist. Es gibt natürlich viele Leute, die es machen, aber halt einfach nicht so viele wie zum Beispiel in den Staaten. Und weil dieser Sport immer noch, glaube ich, einen üblen Beigeschmack hat für viele in Deutschland, da hat natürlich auch damals diese Schmierkampagne dazu beigetragen, die die Bild-Zeitung hauptsächlich geführt hat. Das steckt immer noch so ein bisschen in den Leuten drin, auch wenn sich das Blatt so ein bisschen wendet und die UFC mittlerweile auch gute Presse in Deutschland bekommt. Ja, wenn man natürlich dann in so Länder guckt wie Irland und Schweden, da kann man es nicht abstreiten, da ist MMA schon eher angekommen im Mainstream. Aber insgesamt in Europa ist das immer noch kein richtig großer Sport. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ob in den USA MMA wirklich ein richtig großer Sport ist. Denn auch da findet das ja zum Beispiel nicht bei, also wenn man jetzt ESPN Sports Center guckt, ja, da ist das in der Regel nicht die erste Nachricht, über die gesprochen wird. Oder auch nicht die zweite und auch nicht die dritte, sondern es ist auch da ein Randthema. Deswegen kann man natürlich auch argumentieren, ja, selbst in den USA ist das nur eine Randsportart und ist es auch mit Sicherheit. Aber Peter wollte natürlich meine Meinung wissen, wie es weitergeht mit oder für europäische Kämpfer in der UFC, ob es da Potenzial gibt, für den ein oder anderen Champion zu werden. Ich sag's ganz ehrlich, wenn Alexander Gustafsson in die Heavyweight Division hochgeht, muss man ihn, glaube ich, auf dem Zettel haben. Ich muss natürlich auch erstmal gucken, wie schlägt er sich gegen Heavyweights. Es ist schon nochmal ein Unterschied, dann gegen so einen Typen wie zum Beispiel einen Cain Velasquez zu kämpfen. Das müsste man erstmal abwarten. Aber prinzipiell könnte ich mir vorstellen, dass Alexander Gustafsson für die Heavyweight Division ja eine gewisse Gefahr darstellen könnte. Wen haben wir sonst noch? Michael Bisping, ja, den möchte ich mal rausnehmen. Es ist zwar ein bockstarker Kämpfer, aber ich sehe Michael Bisping in der Middleweight Division einfach nicht auf dem Niveau eines Luke Rockehold oder eines Chris Weidman. Deswegen glaube ich, dass Bisping da nichts mehr holen kann. Jetzt muss ich aber echt überlegen. Alistair Overeem ist natürlich auch Europäer. Ah, also ich glaubt noch nicht so richtig daran, dass wir in Alistair Overeem auf Titelniveau sehen. Ich habe mir immer mal gewünscht, Alistair Overeem in der Light Heavyweight Division zu sehen, aber selbst da bin ich ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass er gegen DC gewinnen könnte, auch nicht gegen John Jones. Gegen John Jones würde er wahrscheinlich auch nicht kämpfen. Die beiden trainieren ja bei Jackson Winklejohn relativ häufig miteinander. Wen gibt's denn da sonst noch? Ja, da muss ich echt jetzt mal überlegen, welche UFC-Kämpfer für die Zukunft noch interessant sein könnten. Joe Duffy vielleicht, den könnte man noch erwähnen, der jetzt in 2 Wochen in Irland kämpfen wird. Das könnte jemand sein, den man auf dem Zettel haben sollte. Kann ich noch nicht richtig einschätzen, weil er einfach noch nicht gegen richtig starke Gegner gekämpft hat. Also da brauche ich einfach noch so ein bisschen Zeit, um zu sehen, ob der wirklich für die Lightweight Division eine Gefahr darstellt. Da gibt's halt einfach so viele Top-Kämpfer, dass du kaum Schwächen haben darfst. Und wie gesagt, wenn du jetzt nur gegen eher mittelmäßig oder schlechte UFC-Kämpfer bislang gewonnen hast, ist das einfach nicht aussagekräftig genug. Jetzt gegen Dustin Poirier werden wir mit Sicherheit sehen, in welche Richtung es für Duffy geht. Gunnar Nelson in der Welterweight Division, ja, vielleicht Top 5, aber auch bei ihm kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass es reicht, um so jemanden wie einen Robbie Lawler zu besiegen oder auch selbst einen Carlos Condit, ja, oder einen Tyron Woodley. Also ich stelle es mir wirklich relativ schwer vor, für Gunnar Nelson da einen Titel zu gewinnen, aber ich sag mal so, im erweiterten Kreis. So, ja. Conor McGregor muss man, weiß ich nicht, ob man den jetzt noch dazu zählen muss, er ist ja eigentlich noch nicht offizieller Featherweight Champion, er ist ja nur Interims Featherweight Champion, aber ich denke, Conor McGregor ist definitiv ein Typ, der einen Titel halten kann in der UFC. Wenn man den Interimstitel jetzt schon mit dazuziehen will, hat er den natürlich auch schon inne, gar keine Frage. Jimmy Manuwa ist, glaube ich, raus. Müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Und was die Mädels angeht, da müssen wir einfach mal abwarten, was da noch kommt in der Zukunft. Also es gibt den einen oder anderen UFC-Kämpfer, europäischen UFC-Kämpfer, der in den nächsten Jahren einen Titel gewinnen kann, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass Länder wie die USA, wie Brasilien und Kanada einfach noch viel mehr gute Kämpfer in ihren Reihen haben. Und wir Europäer müssen uns da noch so ein bisschen hinten anstellen mit unserer Hoffnung auf weitere Champions. Und ich glaube, wir müssen uns ganz weit in Deutschland hinten anstellen, dass wir irgendwelche deutschen UFC-Champions irgendwann mal sehen. Ich würde es mir sehr wünschen, aber ich sehe am Horizont einfach niemanden, der in der UFC einen Titel gewinnen könnte. Tut mir wirklich leid, also weder Nick Hein noch Peter Sobotta oder ja, andere Kämpfer fallen mir da ein, die wirklich um einen Titel mitkämpfen könnten in der UFC. Und dafür ist MMA in Deutschland einfach noch zu sehr Entwicklungssport, muss ich mal sagen. Also vielleicht, wenn irgendein guter Kämpfer mal in die USA geht und da auf längere Zeit mittrainiert, dass da vielleicht was entstehen könnte. Aber selbst dann glaube ich, dass da immer irgendwelche Basics fehlen in Deutschland, um ganz oben mitmischen zu können. Deswegen schwierig für die deutschen Fans, glaube ich, da in Zukunft irgendwie jemanden zu finden, der die deutsche Fahne als UFC-Champion hochhalten könnte. Aber ja, ich glaube, dass Europa noch einen weiten Weg zu gehen hat. Es gibt Grund zur Hoffnung, aber so richtig, dass es mal so eine europäische Übernahme der UFC gibt, so wie man das ja mal mit brasilianischen Kämpfern gesehen hat, das, glaube ich, steht uns nicht bevor. Leider, muss man sagen. Ich hoffe, ich habe die Frage einigermaßen so adäquat wie möglich beantworten können. Es ist relativ schwierig. Man kann sich darüber, glaube ich, sehr lange unterhalten, welche Kämpfer in Zukunft noch ganz oben mitmischen könnten. Aber ja, ich denke mal, soweit habe ich es hinbekommen. Und dann sind wir auch schon durch mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben auf YouTube da und teilt das Video. Klickt auf Gefällt mir bei Facebook. Da könnt ihr es natürlich auch teilen, auf Twitter retweeten, 5 Sterne bei iTunes vergeben. Damit macht ihr mich am glücklichsten. Ich sag's immer wieder. Probiert Electric Kingdom aus. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.